Dialog 2. Mögen Sie Lammfleisch? Geschmortes Lammfleisch mag ich sehr. Das hier wird mit frischem Gemüse zubereitet. Das klingt lecker. Möchten Sie es gern scharf gewürzt? Nicht so scharf, bitte.